auch noch viele interessiert, also 15 bis 20. Test, test, test, test. Eigentlich muss es schon. Warte. Redet ein bisschen lauter. Vielen Dank an dich, Valerie, dass du nach dem Podium, auf dem du bereits für Platypus oder Platypus Podium, auf dem du gesprochen hast, nochmal bereit bist, mit uns zu reden. So. Und ich hoffe auch, dass wir diese Konversation nicht nur jetzt auf diese nächsten eineinhalb Stunden beschränken, sondern über das Wochenende weiterführen und auch darüber hinaus. Gleich zum Anfang, es gibt eine mittlerweile vielleicht sogar schon klassische Platypus-Frage, mit der wir im Normalfall Interviews beginnen. Und das ist die, nämlich, wie hast du dich politisiert? Das heißt, wie bist du sozusagen zu dem linken Engagement, linken Aktivismus, linken Denken gekommen, das du aktuell hast? Welche historischen Ereignisse waren für dich dabei wichtig, prägend? Und vielleicht auch in dem spezifischen Kontext, hat in dieser Politisierung, in deiner politischen Biografie, Platypus selbst eine Rolle gespielt? Und wenn ja, welche? Auch erstmal einmal Hallo von mir. Ich freue mich richtig doll, hier sein zu können. Ich habe vorhin schon gesagt, mein Jahr vor der Winterpause hat damit geendet, dass ich bei einem sozialistischen Salon war. Mein Jahr, wo ich jetzt wieder anfange zu arbeiten, beginnt hier. Und irgendwie ist es total schön, weil wir ja gerade im Aufbau dieser neuen Organisation sind und uns ganz viele Fragen stellen und uns fragen, mit wem wir uns diese Fragen stellen können. Und ihr sehr interessant dafür uns seid. Und deswegen total schön, heute hier sein zu können und vielleicht ein bisschen darüber reden zu können, was uns eigentlich bewegt hat oder welche Fragen wir uns jetzt stellen. Wie ich mich politisiert habe. Ich glaube, ich hatte ein sehr großes Ungerechtigkeitsempfinden schon, als ich so ein junger Mensch war. Und das hat sich auf der einen Seite daran ausgedrückt, dass ich so Rassismus erlebt habe. Und da ist es ja so ziemlich offensichtlich. Jemand beleidigt einen, das ist irgendwie nicht fair. Man wird schlechter behandelt wegen einer Sache, für die man irgendwie nichts kann. Das hat mich, glaube ich, am Anfang schon beschäftigt, dass es überhaupt Rassismus gibt und habe das immer als sehr unfair befunden. dass ich auch in Armut aufgewachsen bin, hat mein Leben sehr beschäftigt, aber als etwas Politisches habe ich es erst leicht später begriffen. Und ich erinnere mich noch daran, dass ich unbedingt wollte, dass es keinen Rassismus mehr gibt und außerdem so ein Kind war, das viel zu früh, viele wissen auch, dass ich viel zu früh, viel zu viel Zeit auf Twitter verbracht habe und verschiedene Phasen ja durchlaufen habe dort. Leute kennen die schlimm beleidigenden Tweets, die politisch korrekten Tweets von mir haben es irgendwie nicht an die Öffentlichkeit geschafft, die sind aber auch sehr schlimm, weil ich so mega in diese politische Korrektheit, Social Justice Warrior Bubble reingelandet bin, weil ich halt wollte, dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Und dann habe ich irgendwo so einen Tweet gelesen und das ist, glaube ich, der Punkt, wo es richtig doll anfing. Das war so eine schwarze Frau aus den USA, sie hat gesagt, man kann Rassismus nicht abschaffen, wenn man den Kapitalismus nicht abschafft. Dann hat sie 3 Erklärtweets darunter gesetzt und dann war ich so, ja, ich habe jetzt kein gutes Gegenargument, dann muss ich wohl Kapitalismus abschaffen. Also so einen ganz flachen Zugang hatte ich eigentlich dazu, so einen systemischen Ansatz zu verfolgen, weil ich einfach nur wollte, dass Rassismus weggeht quasi. Und das hat mich dann so direkt in so eine linke Ecke halt zumindest gedanklich, ohne dass ich dann schon politisch aktiv geworden bin, glaube ich, ein bisschen gebracht. Sorry für die gute Frage. Ich wollte nur nachfragen, von welcher Zeit reden wir hier circa? Also wann ist das so? 2014, 2015, 2016, ja. So die Zeit, wo auch Black Lives Matter auch eine Rolle schon gespielt hatte, auf jeden Fall, das weiß ich noch. Und dann kam aber noch was anderes dazu, nämlich, dass ich in der Zeit halt mich schon gefragt habe, kann ich irgendwo politisch aktiv werden und so richtig akut wurde es aber, da war ich in der 9. oder 10. Klasse und da haben wir dann im Unterricht über die Agenda-Reform geredet und ich bin ja bei meiner alleinerziehenden Mutter in Hartz IV aufgewachsen und deswegen haben wir sehr viel Mangel an Dingen gehabt. Und ich habe das halt auch oft gemerkt, dass wir in Armut gelebt haben, aber ich habe mich vor allem auch sehr geschämt, weil ich auf einem eher wohlhabenden Gymnasium war. Und dann haben wir über diese Agenda-Reform geredet und über die Hartz-Proteste bei meinem Lieblingslehrer, der sehr reflektiert war. Und da fiel es mir ein bisschen Schuppen von den Augen und dann war ich so, wie, es gab Hartz IV gar nicht immer. Also ich habe das erste Mal so irgendwie begriffen, dass es was mit Politik zu tun hat, dass die Situation, in der wir leben und dass es viele andere gibt, die in dieser Situation leben, was mir auch nicht so wirklich bewusst war. Und was sich auch gar nicht abgebildet hat in meinem Umfeld. Vielleicht in der Grundschule habe ich nicht drüber nachgedacht, aber auf dem Gymnasium nicht. Und dann dachte ich so, okay, wenn es eine politische Entscheidung ist, die wirklich schlecht getroffen wurde, also ich habe das so als so, da hat jemand sich einfach krass vertan, vielleicht noch so ein bisschen begriffen, nicht als so eine, da hat jemand krass von profitiert, aber dann könnte man diese Entscheidung doch auch anders treffen. Und das ist eigentlich für mich der Startpunkt gewesen, mich zu fragen, okay, wann, wo, wie werde ich eigentlich politisch aktiv? Und ich habe mir alle möglichen Gruppen angeschaut und ich glaube, wenn die Falken einen aktiveren Stand gehabt hätten, wäre ich wahrscheinlich bei den Falken, also ich bin jetzt auch Falkenmitglied, aber wäre ich wahrscheinlich einfach bei den Falken gelandet. Aber es war in Unna. Unna ist so ein bisschen so eine kleinere Stadt und die Linksjugend gab es immer 3 Monate und dann gab es sie wieder nicht mehr. Außerdem fanden Leute die Linksjugend schon ein bisschen, wow, es ist ja schon quasi linksradikal. Und dann war es aber so, dass ich bei den Grünen ein Praktikum gemacht habe über Umwege, weil ich mit ihnen gemeinsam in so einer geflüchteten Ankommenshilfe aktiv war und dann mein Schulpraktikum irgendwo machen musste, eigentlich ein Physikpraktikum machen wollte, das hat nicht stattgefunden und dann ein Grüner, mit dem ich so gearbeitet habe, dort gesagt hat, mach's doch bei uns. Und das ist quasi da war der Startpunkt, wo ich politisch aktiv geworden bin und in die grüne Jugend gekommen bin. Und ich wollte nicht zu den Grünen, ich bin auch 2 Jahre kein Mitglied dort geworden und mir war das auch alles nicht koscher, weil ich dachte, das ist, keine Ahnung, ich habe ja festgestellt, ich muss den Kapitalismus abschaffen. Also das war es da auf jeden Fall gar nicht. Und die Leute haben sich über Billigfleisch bei Aldi aufgeregt und ich mochte das Billigfleisch bei Aldi sehr gerne, weil ich da Spaghetti Bolognese draus machen konnte. Und deswegen war es mir super fremd. Aber ich habe gemerkt, die grüne Jugend ist ein bisschen anders und das ist, glaube ich, ja, das Interessante, ich glaube, ich bin zu einem Zeitpunkt in die grüne Jugend, wir waren erst so unter uns in Unna, aber ich bin dann so mehr reingekommen in die grüne Jugend, zu einer Zeit, in der grünen Jugend sich eigentlich schon Sachen irgendwie am Bewegen waren, Richtung so marxistische Wende, Richtung so sich ordentlich mit Theoriearbeit auseinandersetzen. Und da kann man vielleicht dann ansetzen und fragen, was hatte Platypus damit zu tun? Ich weiß nicht, was ihr genau damit zu tun hattet, dass die jungen Grünen in Österreich auch so wurden, wie sie wurden. Aber ich weiß, dass wenn ich mir jetzt anschaue, was uns damals beschäftigt hat, keine Ahnung, ich gehe jetzt auch manchmal zum Platypus-Lesekreis, also ich weiß, einmal da, ich komme häufiger, Georg guckt schon, ich gehe jetzt auch, also ich habe auf jeden Fall diese Listen von euren Lesekreisen und in einem meiner ersten Lesekreise in der Grünen Jugend war der Kolakowski-Text drin. was ist der Begriff, also was ist der Sinn des Begriffs Linke? Und als ich das dann dort gesehen habe, habe ich mich gefragt, wer in der grünen Jugend eigentlich das bei euch oder wie rum das jetzt eigentlich stattgefunden hat. Und ich weiß ja auch, dass viele Menschen, die damals die grüne Jugend geprägt haben, voll wussten, wer ihr wart, auch wenn ich das zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste. Und dass auch Menschen, die bei den Jungen Grünen Österreich waren, zu denen wir ja eine enge Verbindung hatten und jetzt auch wieder eine enge Verbindung haben, auch wussten, wer ihr wart und daraus was gezogen habt. Und ich glaube, so kam vielleicht ein bisschen Einfluss von euch in Form von Theoriearbeit tatsächlich in den Verband. Vielleicht soweit. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch zu der Wahl und Anführungszeichen deiner ersten Anlaufstelle für Politisierung. Eine Sache, die ich mich gefragt habe, auch nachdem ich dein Eingangsstatement mir nochmal angehört habe auf dem Plattungspodium, auf dem du gesprochen hast, hat es für dein politisches Bewusstsein in dem Moment irgendeine Rolle gespielt, dass es ja eigentlich eine rot-grüne Koalition war, die Hartz IV eingeführt hat, sozusagen? Also das ist das, was ich mich dabei immer gewundert habe, ob das sozusagen für dich eine Rolle gespielt hat, ob dich das abgestoßen hat, ob dir das unter Anführungszeichen klar oder überhaupt wichtig war, dass es sozusagen dann bei der Jugendorganisation der Partei unter Anführungszeichen politisch aktiv wurde, die eigentlich genau diese Art sozialen Management, sage ich mal so, politisch-sozialen Management eingeführt hat, das du als extrem schreckliche Erfahrung für deine Aufwachsen beschreibst. Es hat mich nicht so wirklich gestört. Also mich haben die Grünen gestört darin, dass ich das Gefühl habe, sie nehmen die soziale Frage nicht ernst genug, auch in den alltäglichen Interaktionen. Aber das mit der rot-grünen Regierung wusste ich. Aber ich dachte ja, die haben eine falsche Entscheidung getroffen, die man aber auch anders treffen kann. Und sie hatten eine falsche Einschätzung, die man aber auch anders haben kann. Und zu dem Zeitpunkt bei den Grünen war ja auch voll was los. Robert Habeck hat die neue Grundsicherung vorgeschlagen, Vermögensteuer on the rise. Und wir haben als grüne Jugend irgendwie auch unsere Aufgabe darin verstanden, diesen sozialen Fokus zu vertiefen bei den Grünen. Aber ich habe auch sehr platt gedacht, verändern werden wir diese Entscheidung ja in einer rot-rot-grünen Regierung. Und wenn ich mir dann die drei Parteien angeschaut habe, dann fand ich die Linkspartei programmatisch immer besser, aber irrelevant. Die SPD fand ich programmatisch schlechter. Also ich habe nicht nur so, ich habe das wirklich von links nach rechts gedacht und dachte, keine Ahnung, die Grünen wollen 50 Euro mehr für die Grundsicherung. Sie stehen links von der SPD. Also die Frage davon ist, vielleicht noch irgendwas an der SPD sich irgendwie versucht zu begreifen als Arbeitnehmervertretung und dass das irgendwie notwendig wäre oder am Ende das Problem der Grünen sein könnte, das habe ich gar nicht begriffen, sondern ich habe das von links nach rechts gesehen und dachte so, da kann ich nicht hin. Rot-Rot-Grün braucht es, die Grünen könnten doch jetzt die bessere Sozialdemokratie werden quasi. Sie könnten so eine sozial-ökologische Partei werden und wenn sie das wollen und sich diese Vorhaben setzen und in die nächste Regierung gehen, dann ist ja gut. Und ich fand die Leute, die mir dann immer gesagt haben, aber die Partei, in der du bist, die hat aber das und das eingeführt und den Krieg auch noch geführt. Das mit dem Krieg habe ich gar nicht verstanden. Zu dem Zeitpunkt fand ich immer mega nervig, weil ich das Gefühl hatte, sie waren sowieso so nur verbittert. Also ich habe das Argument nicht verstanden, weil ich dachte, sie sagen einfach nur, weil man etwas gemacht hat, macht man es zwingend wieder. Und ich war so, die Leute sind anders, das Programm ist anders, sie sagen, sie haben eine andere Absicht. Ich verstehe nicht, warum ihr denkt, dass sie dasselbe wieder machen werden. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich jetzt verstehe, warum sie dasselbe wieder machen. Das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, weil ich wollte dich gerade nämlich fragen, du hast den Text von Kolakowski erwähnt, über die Linke oder den Begriff links. Das heißt, du musst ihn ja eigentlich zu einem Zeitpunkt gelesen haben und damit in Kontakt gekommen sein, als du eben genau sozusagen diese Perspektive auf die Grüne Partei noch hattest. So. Und jetzt wollte ich dich fragen, was war denn für dich damals eigentlich links und was ist es heute? Puh, also ich glaube, damals habe ich als links begriffen, wenn man gegen Ungleichheit und wenn man gegen Diskriminierung von Menschen ist und wenn man möchte, dass es allen Menschen gut geht, also jetzt auch nicht so Chancengleichheit, sondern schon auch so, ich will, dass wirklich niemand in Armut leben muss, man muss Verhältnisse herstellen, denen das ist und es darf nicht jemandem auf Kosten anderer gut gehen quasi, sondern wir alle müssen, dass es uns gemeinsam besser geht, erzeugen. Ich glaube, das habe ich so als links verstanden und als linke Standpunkte. Und Dann gab es, glaube ich, eine Zeit, also gerade als wir uns in der Jugend quasi mehr so marxistischer Theorie zugewandt haben und uns versucht haben, mehr in so eine klassenpolitische Ausrichtung der Linken so zuzuordnen, hatte ich, glaube ich, noch mal mehr. Ich erinnere mich, dass ich dann noch mal den Kolakowski-Text gelesen habe und dann so war, nee, also links ist nur, wenn man einen Klassenstandpunkt hat. Also da war ich so ganz platt und habe auf den Text geschaut und war so, ich kann mit dieser Definition, also wahrscheinlich als ich das erste Mal gelesen habe, konnte ich mit der Definition, weil ich so, ja, über das Bestehende hinausgehen, genau, also mehr, besser, weiter. Also so habe ich den Text das erste Mal verstanden. Beim zweiten Mal war ich so, naja, aber ohne Klassenfokus alles nicht, weil offensichtlich konnten Leute in der Grünen Jugend diesen Text mit dem über das Bestehende hinaus Verständnis nehmen und in die Grünen gehen. Und dann bei den Grünen das machen und sagen, das ist ja progressiv. Und wir haben ja noch einen Stern am Himmel, den oder Sonnengleichnis, ja, ihr wisst, was ich meine. Also wir haben noch eine Idee, dass wir noch über irgendwas hinaus wollen hier. Und deswegen ist der Text für uns sinnvoll, obwohl wir bei den Grünen gerade machen, was wir machen. Und dann war ich so, okay, dann passt es nicht. Dann, also das muss ja dann das Problem der Grünen sein. Wenn du mich jetzt fragst, was für mich links sein bedeutet, dann ist das der Grund, warum ich schon gesagt habe, ich wollte nicht aufs Panel, weil ich manchmal gar nicht weiß. Also ich glaube, das ist etwas, was wir uns halt gerade ganz neu stellen oder überhaupt neu stellen können als grüne Jugend, als ex-grüne Jugend, die wir jetzt sind, als Zeit für was Neues, weil wir uns super viele Sachen fragen. Und was jetzt eigentlich links ist oder nicht, fällt mir super schwer. Und ich glaube, die Baseline, und die wir auch mit auf den Kongress genommen haben, ist, dass wir erstmal gesagt haben, links ist für uns das oder links sind für uns diejenigen Kräfte, die, da wir den Glauben daran, dass man eigentlich aus dem Kapitalismus raus müsste, nicht aufgegeben haben, die aus diesem System raus wollen und es grundsätzlich überwinden wollen. Das ist für uns links. Wir haben sowas gesagt wie, Kräfte, die jetzt in diesem bestehenden System aus diesem aber auch heraus wollen und es überwinden wollen, das ist nicht viel, aber unsere Arbeitsgrundlage. Vielen Dank. Könntest du vielleicht nochmal versuchen, auf den Punkt zu bringen, vielleicht nicht sozusagen jetzt genau, was es ist, dass ihr oder dass du aus der politischen Erfahrung der letzten 7 Jahre gelernt habt, sondern ich habe den Eindruck, dass die konkreten politischen Entscheidungen, die im letzten halben Jahr getroffen wurden, so eine Art Enttäuschung oder Desillusionierung darstellen, mit einem gewissen Bild von Politik, mit konkreten Vorstellungen davon, die man hat, wie man sozusagen die eigene Praxis auszuschauen hat. Könntest du vielleicht nochmal auf den Punkt bringen, was war es denn, dass man, wenn nicht positiv gelernt hat, so vielleicht negativ gelernt hat? Was sozusagen ist das Bild davon, der Eindruck davon, was man eben nicht mehr machen möchte? Und wie hängt das auch mit den größeren Verschiebungen kapitalistischer Politik zu dem Zeitpunkt zusammen? Also fällt mir natürlich die Wahl von Schaff ein oder 2017 die AfD wird zum ersten Mal in den Bundestag gewählt, Brexit passiert. Also es gibt riesige Umbrüche eigentlich in kapitalistischer Tagespolitik zu dem Zeitpunkt. Also ich glaube, gerade weil du gesagt hast, so das letzte halbe oder das letzte Jahr, habe ich das Gefühl, war ich nicht enttäuscht. Also da hatte ich solche Gefühle gar nicht. Und wir werden jetzt auch viel gefragt, welche der letzten drei Entscheidungen jetzt eigentlich der ausschlaggebende Punkt waren. Und ich würde sagen, keine davon, der erste ausschlaggebende Punkt ist das Sondervermögen für uns gewesen damals. Nicht mal nur, weil wir komplett begriffen haben, was geopolitische Auseinandersetzungen bedeuten und ob wir jetzt nahe einem dritten Weltkrieg sind oder nicht, wenn Deutschland versucht aufzurüsten, sondern einfach, weil wir das falsch fanden und weil wir wussten, dass die Grünen das auch richtig falsch finden eigentlich, diese 100 Milliarden für die Bundeswehr freizugeben und weil wir sie dabei beobachtet haben, wie sie es aber gemacht haben. Und aus welchen Gründen sie es eigentlich gemacht haben. Und dass sie sich nicht in der Lage gesehen haben, es nicht zu tun. Obwohl sie einem in Einzelgesprächen, manchmal auch in der Öffentlichkeit gesagt haben, dass sie das eigentlich alles gar nicht richtig finden. Und ich glaube, das ist eigentlich am Ende der Anfang vom Ende für uns gewesen, darin uns zu fragen, wie handlungsfähig die Grüne Partei eigentlich ist oder ob sie überhaupt ein handelnder Akteur ist im Verhältnis zu einem. Ich finde es immer blöd, wenn Leute die Grünen Verräter nennen, weil sie waren keine Verräter, sie waren einfach, also für uns sind sie halt so Verwalter. einfach. Also es macht nicht einen großen Unterschied, ob sie da sind oder nicht. Und ich glaube, das war halt das erste Mal, dass wir das dann halt angefangen haben, über die Grünen zu denken. Weil wir sind in GroKo-Zeiten groß geworden, in denen sich nichts großartig verändert hat. Und die Grünen haben gesagt, wir verändern jetzt aber was. Und ich glaube, ich habe ja gerade gesagt, ich hatte ein sehr flaches Bild davon, dass wenn nur die richtigen Prozente zusammenkommen, dann kann eine Regierung das ändern. Ich würde auch nicht sagen, dass wir das in den letzten 1 bis 2 Jahren, bevor es mit der Ampel anfing, in der grünen Jugend noch so hatten, sondern da war schon mehr so, das ist schon nicht so einfach für linke Regierungen, was ist nochmal in Griechenland passiert, also der Syriza-Fall hat tatsächlich damals schon in der grünen Jugend so stattgefunden, als Debatte darüber, was eigentlich auf einen zulaufen könnte. Und aber auch in dem Sinne von, dass wir da waren, naja, da gab es ja richtig krassen gesellschaftlichen Rückhalt, den gibt es ja jetzt auch, also dann hat man nicht quasi, also in der Klima, vielleicht die klimapolitische Anliegen an sich, aber so eine breite linke Bewegung haben wir jetzt nicht wahrgenommen. Und wir haben aber uns dann, glaube ich, gefragt, kann es eine Regierung geben oder kann es Möglichkeiten geben für einen Akteur, Handlungsspielräume für linke Kräfte zu vergrößern, während man Teil einer Regierung ist. Da diskutiert man wahrscheinlich immer wieder dieselben Fälle. Kann man dafür sorgen, dass es mehr Demokratie am Arbeitsplatz gibt? Kann man dafür sorgen, dass man mehr, wenn es nur heißt, mehr Freiheit, dass mehr Jugendzentren wieder aufhaben? Also kann man Räume schaffen, in denen Linke wieder wachsen können? Und das war, glaube ich, daran wollten wir bewerten, ob wir diese Regierung gut finden oder was die Grünen machen, gut finden. Aber das war ja gar nicht das Ziel. Also war das Ziel wahrscheinlich linker Grüner in dieser Regierung noch zum Teil. Also sehr also grüne Jugend, linker Grüner, aber von den meisten war das ja gar nicht jetzt unbedingt das Ziel. Und vor allem haben wir gemerkt, dass auch das nicht funktioniert hat. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige, das ist die Enttäuschung. Und das ist der Moment, wo wir uns als grüne Jugend gefragt haben, was können wir denn, wenn es nicht die Regierung ist und wenn es nicht durch die Regierung ist, wenn es weder Sinn macht, programmatisch noch personell Einfluss zu nehmen auf die Grünen gerade, so wie sie da in der Regierung sind, was können wir denn stattdessen machen? Und das ist, glaube ich, dann dieses... Dann haben wir uns, das ist eigentlich nicht eine Desillusionierung von den Grünen, sondern dann eine Desillusionierung von der bewegten Linken in Deutschland, dass wir so waren, okay, dann müssen wir Druck machen, dann gehen wir auf Demos, dann bauen wir hier noch ein Bündnis auf. Wir haben uns am Aufbau von Genug ist genug beteiligt und dann dachten wir so, wow, wir können ja wirklich mit Leuten dann ins Gespräch kommen über ihre sozialen Interessen, aber wohin? Wohin nach der Demo? Wohin mit denen dann? Also was heißt es eigentlich, wenn man die ganze Zeit einfach nur von Protest zu Protest weitergeht, erstmal so meistens immer nur dieselben Leute trifft und selbst wenn man dann andere Leute trifft, denen gar keinen Anknüpfungspunkt geben kann, daran mit einem politisch irgendwie selbst tätig zu werden. Und das war, glaube ich, die zweite Sache, die wir dann halt, wir haben probiert, Druck auf die Regierung darüber zu machen, aber auch mehr Menschen zu organisieren. Und da haben wir gemerkt, sowohl das, ohne dass man die Leute in irgendeine Organisation bringen kann oder ihnen ein Angebot machen kann, macht keinen Sinn. Das ist die Desillusionierung. Und dann unser eigenes Eingeständnis, dass wir die Leute aber auch nicht zu uns bringen können, weil wir Jugendorganisation der Grünen sind. Und das ist, glaube ich, dann der Grund, warum wir gegangen sind am Ende. Und das hat nichts mit Enttäuschung quasi über das letzte Regierungshandeln zu tun, weil auf eine Art, klar hat mich das auch emotional getroffen, mich haben Sachen auch wütend gemacht, aber irgendwie in der Verbandspraxis hatten wir damit abgeschlossen, dass da nicht viel mehr rumkommt. Das heißt sozusagen, wenn ich das richtig verstehe, die Enttäuschung oder Anführungszeichen, die jetzt durchaus politisch gemeint ist, nicht unbedingt auch persönlich, kam eigentlich schon davor, wenn ich das richtig verstehe. So. Und ich finde es interessant, weil wir in Platus ja vor allem versuchen, die Linke in ihrer internationalen oder vielleicht eher kosmopolitischen, in ihrem kosmopolitischen Zustand zu betrachten, zumindest wahrzunehmen. Und es gibt viele Phänomene, die sich vielleicht unter einer ähnlichen Tendenz einreihen lassen könnten, wie du sie auch gerade beschrieben hast in Bezug auf Post-GroKo-Depressionen unter Anführungszeichen oder auch Unzufriedenheit mit der Präsidentschaft von Joe Biden, die in vielen Bereichen eben geprägt sind von einer Desillusionierung in Bezug auf ja, Wohlfahrtsstaat, Policies unter Anführungszeichen, die man eigentlich, von denen man erwartet hätte, dass man sie dem Staat abpressen kann, das nicht funktioniert hat. Jetzt würde mich interessieren, so, dieser Prozess hat ja nicht 2017 angefangen, so, sondern wenn man das Ganze unter einer generationellen Perspektive begreifen möchte, und da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, weil wir verwenden Platus öfter den Begriff Millennial Left, Und diese Begriffe wie Gen Z, Boomer, Millennial kommen aus Marketingabteilungen, sozusagen ja, die Konsumenten und Konsumentinnen mit dessen Marketing zu sein. Aber die Idee, warum wir die verwenden, ist, so eine Art von politischen Horizont ausmachen zu können. Also sozusagen einer bestimmten Generation, die jetzt nicht unbedingt an Altersgrenzen sich bildet, sondern vielmehr an politischen Ereignissen, die wesentlich waren, die eigene Welt sich geprägt haben, nicht nur persönlich, sondern eben sozusagen als Generation. Und in Bezug darauf, was hast du eigentlich von sozusagen den Personen, die vielleicht auch jetzt bei der Grünen Jugend dir vorangegangen sind, die älter waren unter Anführungszeichen, die vielleicht aus der vorhergehenden Generation kamen, welche historische Erfahrung hast du das Gefühl gehabt, hast du vermittelt bekommen, 2017 konkret, als du begonnen hast, dich dort zu engagieren? Und inwiefern würdest du sagen, hat diese politische Erfahrung dein eigenes Denken geprägt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich auf der Höhe antworten kann, wie du gefragt hast, aber ich kann ein bisschen erzählen, wie die Zeit war. Ich muss gerade grinsen, weil einer, der mir meine historische Erfahrung gegeben hat, sitzt natürlich in unseren Reihen, der Georg. Hallo Georg. Einmal kurz. Der mein Vorgänger damals war, von dem ich natürlich auch dann im Amt und Sachen mit übernommen habe. Mittlerweile sind wir beide raus, wer hätte gedacht. Ich weiß nicht, also die Zeit oder das, was mir vermittelt wurde damals oder was ich dachte, wie der Stand war 2017, der war so ein bisschen diffus. Also ich glaube, es ging schon darum, dass es halt die Grüne Jugend auch mit diesem, die AfD kommt auf und es gibt jetzt hier so einen autoritären Turn in der Gesellschaft. Ich glaube, das hat eine große Rolle nochmal gespielt, was auch dann im Sinne von so war, wir müssen die freie Gesellschaft verteidigen. Damals schon unterlegt auch mit dem, aber das geht auch nur, wenn wir auch die soziale Frage, dass sie dabei eine Rolle spielen muss, aber es war nochmal auch viel auch so Freiheit, Demokratie, jetzt so keinen Rechtsbruch mitmachen. Die Grüne Jugend ist auch, hat total viele Mitglieder in dieser Zeit bekommen und halt diese fortschrittlichen Themen nach vorne setzen. Also wir waren ja auch Teil von Fridays for Future. Wir waren viel Teil von so feministischen Bündnissen. Wir waren genau auch bei so Polizeigesetz-Sachen hat die Grüne Jugend immer so eine große Rolle gespielt. Das heißt, das war so viel diesen anti-autoritären Moment quasi. Und ich glaube, das, was zwischen diesen Jahren dann irgendwie passiert ist, war dann so ein, dann kurz bevor ich reinkam, nochmal viel mehr so diese Möglichkeit, über die Klimafrage Gesellschaft verändern zu können oder dass es hochkam, auch mit dem Aufkommen von Fridays for Future und darin so eine Möglichkeit für positive gesellschaftliche Veränderungen zu sehen, was ja ein Moment für viele war. Und dann fing darin so langsam dieser Wechsel an, dass wir so gesagt haben, ist es doch irgendwie doch die soziale Frage. Also vielleicht ist doch das die Grundlage von allem. Also vielleicht darf man doch sagen, dass das ist, von dem vieles ausgeht oder dass das, was zu lösen ist, um andere Probleme zu lösen oder anzupacken ist, um andere Probleme zu lösen. Vielleicht kann man nicht einfach nur Klimaschutz machen, vielleicht kann man aber auch nicht einfach nur Antidiskriminierungsarbeit machen und darüber so eine Auseinandersetzung, die dann stattgefunden hat. Ich glaube, das war so auf der inhaltlichen Ebene und ich glaube auf der, wie man so darauf schaut, ob Gesellschaft veränderbar ist, war es, glaube ich, schon die Zeit, dass die Grünen einfach sehr lange nicht mehr in der Regierung waren. Es einige Veränderungen gab bei den Grünen, aber auch eine relativ machtvolle grüne Jugend. Und das, glaube ich, das Bewusstsein, das ich mit aufgenommen habe, war, wir können das eh besser als die anderen. Wenn wir jetzt uns in der Partei irgendwie durchsetzen, dann kriegen wir es hin. Das war eine gewisse Arroganz, die wir alle hatten, weil wir dachten, wenn wir das Personal austauschen, dann funktioniert das, was ja auch ein bisschen Ausdruck davon ist, wie man gesellschaftliche Veränderungen versteht, wenn man denkt, dass sowas tatsächlich möglich ist. Also dass es einzelne Entscheidungen sind, aber ich glaube, wir waren auch einfach lange nicht mehr in der Regierung und dann war man halt das auch, also so, dann kann man das auch viel einfacher sagen und viel einfacher verdrängen und deswegen war, glaube ich, für mich so wichtig, dass als ich Bundessprecherin geworden bin, sind die ganzen Leute, die mir meine Sachen beigebracht haben, nicht alle, aber fast alle, ins Parlament gegangen. Also das war quasi dieser Moment, wo man gesagt hat, jetzt haben wir hier einen Bulk an Menschen und die können jetzt die Grünen verändern und wir übernehmen ganz viele Aufgaben. Ich erinnere mich auch dafür, dass ich noch in meinem ersten Jahr als Bundessprecherin, ich noch meinen Landessprechern gesagt habe, Leute, wir bauen jetzt hier den linken Flügel bei den Grünen auf, jetzt ist unsere Zeit, die sind hier das fähigste Personal, eine ehemalige Landessprecherin grinst mich nervös an. Ja, hat alles so stattgefunden. Aber weil diese Menschen, die wir als so fähig wahrgenommen haben, alle da drin waren und nichts funktioniert hat, war es für uns der Moment davon abzulassen. Weil wir hatten es ja, also wir haben ja gesehen und es waren, ich glaube, es ist gut, dass Menschen, die ich für die klügsten Menschen halte, daran gescheitert sind und nicht Leute, bei denen ich schon wieder gesagt hätte, ach ja, aber wenn wir das erledigt hätten, vielleicht hätten wir es trotzdem gecheckt, aber es hat es natürlich einfacher gemacht, dass es quasi unsere Lehrer waren, die dort saßen. Und dann gab es halt, wie ich eben gesagt habe, mit dem Sondervermögen diesen Moment, wo wir wussten, die werden jetzt alle sagen, dass es einigermaßen gut ist und wir werden, also entweder wir gehen jetzt mit und integrieren die grüne Jugend in diese Regierung oder wir sagen, wir gehen nicht mit. Und wir wussten damals noch nicht, was die Konsequenz davon ist, wenn man sich dafür entscheidet, bei sowas nicht mitzugehen. Und ich glaube, die Konsequenz ist, dass wir jetzt rausgegangen sind aus der Sache, weil du kannst nicht als Jugendorganisation so für immer so komplett entfernt von der Partei bleiben. Irgendwann würde sonst die Partei merken, dass das nichts bringt und dich personell ersetzen. Ja, vielen Dank. Ich muss auf die Zeit achten. Ich würde noch eine Frage stellen und ich glaube, dann können wir es für die Grüne Ehe öffnen. So wie ich das bis jetzt herausgehört habe, war eine der vielleicht der Lektionen unter Anführungszeichen auf der Ebene von Theorie, die ihr oder die auch du mitgenommen hast aus deinen politischen Erfahrungen bisher, der Fokus auf die soziale Frage. So, du hast auch in deiner Rede am letzten Parteitag der Linkspartei, ich glaube letzten Oktober, mit sozusagen großer Überzeugung davon gesprochen, den Klassenstandpunkt wieder einnehmen zu müssen. Das sozusagen sehe ich jetzt auch, oder habe ich so herausgehört, eigentlich als eine Art von Antwort auf das Scheitern deiner Lehrer, die ins Parlament gegangen sind, wogegen sozusagen dann herausgekommen ist, bitte korrigiere mich, wenn ich dich da falsch verstehe, dass sozusagen vielleicht nicht sich über die Frage von Klimapolitik unmittelbar auf Gesellschaft einwirken lässt, sondern über die soziale Frage, über den Klassenstandpunkt unter Anführungszeichen. Und da wollte ich dich jetzt in dem Zusammenhang fragen, was bedeutet für dich, für deine politische Praxis, für die Praxis der Gruppe, in der du bist, Marxismus? Inwiefern hängt Marxismus mit diesen Lektionen, ich sage jetzt mal vorsichtig, Lektionen, die sozusagen aus der politischen Erfahrung, die du erlebt hast, kommen, zusammen? Und mit Zusammenhängen meine ich ganz konkret, was kann dir der Marxismus geben? Also, wie informiert er das, was du tust, das, was du denkst? Genau, und vielleicht sag auch gerne so theoretisch wichtige Personen für dich in deinem Verständnis des Marxismus, die vielleicht dein Denken darüber auch geprägt haben. Ich glaube, für mich oder was mir der Marxismus, also ich weiß, ich glaube, ich fühle mich gar nicht in der Lage zu sagen, was der Marxismus für mich ist im Sinne von, was er beinhaltet, was nicht, aber quasi meine Suche danach, warum die Gesellschaft so ungerecht ist, führte mich halt zu politischer Theorie, die mir am plausibelsten bis jetzt beschrieben hat, wie die Gesellschaft ist, also bis jetzt am überzeugendsten quasi, und die mich aber auch Möglichkeiten für Veränderung hat erkennen lassen, weil ich so war. Ne, wir waren halt in der grünen Jugend, wir waren so, oh, Klimakrise ist wirklich schlecht, wir müssen das loswerden. Dann waren wir so, woher kommt die Klimakrise? Ah, okay, man wird die Klimakrise wahrscheinlich nicht los, wenn es sich lohnt, den Planeten zu zerstören. Wir leben im Kapitalismus, wir haben ein Problem, man müsste den loswerden. Und dann sich zu fragen, okay, wenn wir in einem System leben, in dem Profite im Vordergrund stehen, profitiert denn überhaupt die Mehrheit davon? Nee, die Mehrheit profitiert davon nicht. Und das war das, was uns das eigentlich gegeben hat, diese Erkenntnis davon, wie diese Dynamiken in unserer Gesellschaft funktionieren und darin zu erkennen, dass es vielleicht die Möglichkeit gäbe, eine große Gruppe, eine Mehrheit in der Gesellschaft davon zu überzeugen, dass die Gesellschaft anders einzurichten für sie besser wäre und dass es deswegen für sich, sich für sie auch aus Eigeninteresse und nicht aus so einem Charity-Aspekt lohnen könnte, dafür aktiv zu werden. Und ich glaube, das ist das, was uns das oder was mir das so am Ende gegeben hat und weswegen er vielleicht für uns überhaupt oder diese theoretischen Annahmen für uns überhaupt in Verwendung kamen, weil wir da auf einer Suche nach Antworten waren. Ich glaube, am Ende in der grünen Jugend war es so ein bisschen, man hat halt immer weiter gelesen und wollte immer mehr wissen über die Welt und Theoretiker. Ich war ja auch viele Jahre Bundessprecherin und deswegen hatte ich, glaube ich, immer viel weniger Zeit, noch ganz tief in die Theoriearbeit einzusteigen, als es andere gemacht haben. Ich erinnere mich, Unsere Sommerakademien, eine war zu Reform und Revolution und wir hatten jetzt nicht immer nur so trockene Lesezeiten, sondern wir hatten auch so sehr lange Workshops, haben Menschen eingeladen, die uns theoretische Konzepte nahegebracht haben. Ich glaube, einer der ersten tiefgehenden Workshops, den ich hatte, war auch einer zu, wo es so um die Hausarbeitsstreitdebatten ging, weil wir feministisch verstehen wollten, okay, warum haben Frauen diese Stellung eigentlich? Und bei Reform und Revolution haben wir uns dann mit dem Streit zwischen Rosa Luxemburg und Bernstein auseinandergesetzt. Nicht darin, dass wir die Texte komplett durchwälzt haben. Es gab Menschen bei uns, die Texte komplett durchwälzt haben, sondern indem wir auch versucht haben, diese Konzepte, die dahinter standen, oder die Debatte irgendwie besser nachvollziehen zu können. Wir hatten jetzt aber auch viel dann in der letzten Zeit vielleicht auch nochmal so aktuellere Texte, die sich damit auseinandergesetzt haben, was sind die aktuelle Formation der Gesellschaft ist, in der wir leben, weil wir hatten ja auch gerade eine Europawahl, dann hat man sich mit sowas auseinandergesetzt. Das waren dann, hat man von Leuten gelesen, die noch leben. Wir haben Polanzas hat uns interessiert, uns hat die Frage von Regieren halt mega interessiert und wie Machtaufbau funktionieren kann, die Frage der Organisierung hat uns interessiert, Ledin hat uns interessiert, also, aber irgendwann war dieses Interesse halt, hatte gar keinen richtigen Übertrag mehr zu dem, was wir getan haben, weil wir halt so waren, ja, wir wollen mehr werden und Macht aufbauen und da steht auch vieles, was uns impliziert, dass es gar keinen Sinn macht, bei den Grünen zu sein, aber wir konnten, also daraus konnten wir ja gar nicht mehr so richtig was ziehen, das heißt, es hat uns bis an die Schwelle gebracht, dass wir gemerkt haben, es ist total unvernünftig und darüber hinaus konnten wir das Wissen so und so viel aufnehmen und ich weiß nicht, wie es den anderen geht, die jetzt aktiv sind, aber ich habe das Gefühl, mit der Sekunde, wo wir ausgetreten sind, würde ich am liebsten ganze Bücher verschlingen, weil plötzlich haben wir wieder ganz viele Fragen, wissen gar nicht, was zu tun ist. Und jetzt ist Theorie wieder praktisch für uns geworden, weil jetzt suchen wir nach Erfahrungen, nach Beispielen, nach Zusammenhängen, die uns Werkzeuge geben können, um uns irgendwie zu navigieren in der Situation, einen Jugendverband aufzubauen. Und da ist ja irgendwie, das hat er uns gegeben. Und das hat es uns bis jetzt gegeben. Bis jetzt finden wir noch nichts plausibler als die Annahmen, die dort hinterstehen. Genau, deswegen ist es quasi weiter in Verwendung. Gut, vielen Dank. Dann würde ich sagen, öffnen wir das Interview für das Publikum. Du kriegst mein Mikro und dann geht's los. Genau. Ich weiß nicht, zuerst mal laufen vorne. Lukas. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für deinen Beitrag. Ich habe mich interessiert für folgende Konstellation. Du hast ja selbst gesagt, quasi, es war so eine sehr starke Entfremdungserfahrung oder irgendwie Unzufriedenheit damit, dass selbst Leute, die zu deinen eigenen quasi Vorbilder innerhalb der Community etc. waren, in dieser quasi Einfließung in die Partei aus den Ohren ist, um quasi diesen Bruch jetzt selbst zu begehen. Ich habe mich gefragt, es gibt ja umgekehrt auch irgendwie ähnliche Konstellationen, wo Leute mit so Parteipolitik ein Stück weit getroffen haben, im Extremfall irgendwie so wirklich so eine schützliche Stimmung, zum Beispiel beim Occupy-Überdenken, wo jetzt diese mega genau dieses Moment von, ne? Irgendwie dieser ganze Parlamentarismus-Kram, der verliert die Leute, braucht jetzt irgendwie Strukturen ohne Parolen, die Leute selbst organisieren, dass Leute irgendwie Massen auf die Straßen gegangen und haben nicht nur versucht, die Proteste zu machen, sondern irgendwie selbst weißt du, die Projekte, die oder wie auch immer, ne, irgendwie selbst zu organisieren. Und auch nachher ist das irgendwie sehr wenig üblich. Also irgendwie war es auch nicht so, dass es irgendwie das direkte und lineare Moment gab von, okay, wir brechen mit Parlamentarismus, wir organisieren euch selbst, das hat einfach funktioniert. Es gab ja mehrere Versuche, ich glaube, so irgendwie, ne, irgendwie die CPG in England oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, also Max ziemlich klug oder so in den Staaten. Das ist halt selbst ein Versuch, so Zivilgesellschaft aufzubauen, die letzten 10, 20 Jahre. Aber wo es hier geht, eine Abkehr von so bestehenden Parteikonzepten. Ich frage so ein bisschen, wie ist die Auseinandersetzung damit, weil ich habe sonst das Gefühl, der Eingang scheint gesperrt als Möglichkeit, nämlich irgendwie in den frühen Leiterarbeiten einfach massiv auf Politik zu machen, weil man das Gefühl hat, selbst wenn man es will, kann man das nicht. Aber so kann man mir dann tun, dass es ja auch andere Versuche gab, die irgendwie ähnliche Provokationen wollen, auch gescheitert sind. Und warum quasi ist das keine Erfahrung, aus der man die Konsequenzen dieser Lebens verstärkt? Oder geht man damit irgendwie um? Wie geht man damit um? Das ist jetzt meine Frage. Ich direkt darauf antworten? Ah, ich finde das eine. Ich finde, es ist eine super gute Frage. Wir wollen uns weiter damit auseinandersetzen, weil ehrlich gesagt, wir haben jetzt vor allem viel darüber geredet, wie wir da rausgekommen sind. Was sind wir denn gerade als Organisation? Eine Gruppe von Leuten, die nichts weiß, außer dass sie daran glaubt, dass eigentlich Sozialismus irgendwie möglich sein müsste, die eine bestimmte Erfahrung jetzt gemacht hat, von der es, ich finde, egal ob ein anderer Weg versperrt ist, war es erstmal richtig, diese zu vollziehen. Selbst wenn man dann das Gefühl hat, und auch ein anderer Weg ist versperrt. Selbst wenn man das Gefühl hätte, dann alle Wege sind versperrt, dann machen wir halt alle nochmal neue Ausbildung und leben unser Leben. Aber es ist immer richtig zu gehen. Und ich glaube, das Ding ist, was Leute, glaube ich, jetzt oft in uns projizieren, aber was wir vielleicht auch gehofft hatten, dass wir damit auch weiter sind, ist darüber hinaus, dass wir wissen, dass das nicht geht. Haben wir keine gemeinsame Erfahrung, sondern profitieren von den Erfahrungen von anderen, Erfahrungen, die auch in der Linken stattgefunden haben und Dinge, die andere jetzt auch tun. Unser Petitum jetzt ist, bis jetzt hat auf jeden Fall nichts funktioniert. Also es kann sein, dass irgendwas gerade am Laufen ist, was noch funktionieren könnte, aber bis jetzt hat noch nichts funktioniert. Und wir fragen uns, warum und welche Möglichkeiten und Wege könnte es gehen oder was können wir ausprobieren, um besser zu wissen, was funktioniert und was nicht, wie können wir daran lernen. Und jetzt zum Beispiel für unsere Organisation haben wir gesagt, wir setzen, weil wir sind ja nicht nur Lesekreis, sondern wir machen ja eine Theorie-Praxis, so gut wie man kann, das im Austausch. Und wir haben gesagt, wir wollen bei so Arbeit vor Ort, ne, du hast gerade zivilgesellschaftlichen Aufbau, wir wollen anfangen, uns dort Fragen zu stellen. Wir wollen aber auch, und deswegen würde ich gleich gerne die Namen der Projekte bei dir auch nochmal abgreifen, fragen, welche Projekte es eigentlich schon gab und welche es jetzt gerade eigentlich auch gibt. Und was für große Spannungsfelder eigentlich da drin liegen und uns fragen, können wir darin was lernen? Weil das Ende der grünen Jugend für uns war ja das Ende, dass wir versucht haben, das zu leisten und es wegen der Tatsache, dass wir die grüne Jugend waren, nicht mehr konnten. Nicht wegen anderen Tatsachen. Wir hatten das Gefühl, wir könnten Menschen organisieren, wir könnten gerade junge Menschen erreichen, aber die Grenze ist die Parteizugehörigkeit und die haben wir jetzt abgelegt. Mehr wissen wir noch nicht und wenn der Weg versperrt ist, dann hoffe ich, merken wir das besser früher als später quasi. Und dann muss man halt weiter, also dann muss man halt weitersuchen. Und wenn alle Wege versperrt sind, dann sollten wir dieses Wissen miteinander teilen, damit wir nicht rumsitzen müssen, quasi gemeinsam miteinander. Das heißt, für uns ist es nicht vorausgesetzt, dass die anderen Wege funktionieren können. Wir wollen es nur herausfinden, ob es noch andere Wege gibt, die funktionieren könnten. Und jetzt vor allem aber auch viel das Wissen darüber teilen und viel den Austausch darüber teilen, warum wir wirklich glauben, dass nochmal auf dieses Pferd zu setzen keinen Sinn macht, dass wir gerade abgestiegen sind. Weil es ist ja nicht so einfach zu sagen, ah, es ist für Leute eh klar, dass das mit den Grünen keinen Sinn macht. Nein, es ist nicht für Leute eh klar, dass es mit bürgerlichen Parteien keinen Sinn macht. Und es ist auch, würde ich zum Beispiel sagen, für, keine Ahnung, Teile von der Linkspartei vielleicht nicht klar, dass es keinen Sinn macht, die besseren Grünen zu werden. Also selbst wenn die sich in einer Auseinandersetzung darüber befinden, was sie wollen oder nicht. Ich glaube, diese Erfahrung, die wir gemacht haben, ist sehr wertvoll und notwendig. Und gleichzeitig wollen wir jetzt irgendwie anfangen, neue Dinge auszuprobieren. Ich kann natürlich nur so ein bisschen entfernt aus der Ferne urteilen über die KPÖ. Ich würde sagen, erstmal ist es unterschiedlich, wenn man sich überhaupt als Organisation das Ziel setzt, im Kommunismus, also den Kommunismus anzustreben, oder Linkspartei spricht, glaube ich, vom Sozialismus, den anzustreben. Das ist ja nicht mal, also ich würde sagen, bei der Linkspartei glaube ich auch nicht, dass die das Ziel irgendwie alle teilen, aber bei der Grünen Partei ist es ja gar kein Ziel. Auf dessen Basis man sich dann fragen kann, was müsste man denn dafür tun oder sich hart dafür kritisieren kann, dass die Art und Weise, wie man gerade Politik vorantreibt, nichts daran tut. Und das würde ich sagen, macht sie erstmal auf jeden Fall zu unterschiedlichen Organisationen. Ob dann die Praxis dieser Organisation denn eine andere ist oder ob sie sich mal war oder ob sie sich anfangen anzugleichen an die, was ich jetzt so normale Praxis von so einer bürgerlichen Partei nennen würde, sich irgendwo wählen lassen, irgendwo mit Prozenten abgebildet zu sein, Programmvorschläge zu machen und hoffen, die irgendwie in der Regierung im Hin und Her ein bisschen was umsetzen zu können. Das kann ich, glaube ich, schwierig beurteilen, das, was ich glaube. Und das ist jetzt für uns natürlich auch voll der schöne Moment mit den Jungen Linken, weil sie jetzt, wir haben jetzt keine Parteizugehörigkeit, sie haben eine Parteizugehörigkeit und ich glaube, wir freuen uns beidseitig, weil sie jetzt letzte Woche besuchen, sehr auf den Austausch darüber, wie es jetzt eigentlich für sie und für das Projekt der KPÖ vorangeht. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es dort Menschen gibt, die in der Lage sind, über Ziel und Mittel halt miteinander zu reflektieren und die Partei nicht zu einem Selbstzweck hoch zu erklären. Aber ich glaube, das macht man ganz schnell und zwar nicht, man kann das auch nicht so einfach outsmarten, sich gegen all diese Zwänge zu wehren. Oder es ist sehr, sehr, sehr schwierig, das ist unsere Erfahrung. Und das wollen wir jetzt viel mit denen diskutieren. Aber ich finde es schon interessant, weil ich schon das Gefühl habe, in der KPÖ versuchen Leute sehr bewusst den Versuch, schon eine Organisation zu sein und rückwirkend noch am zivilgesellschaftlichen Aufbau, den diese Organisation bräuchte, um wirksam zu sein, halt mitzuwirken und das auch besser zu können, weil man schon eine Organisation ist. Ja, also ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es interessiert mich sehr. Ist ja auch die Frage, ob es ohne funktioniert, die du dir wahrscheinlich für die Kampagne Sozialistische Partei stetig stellst. Und bei der Linkspartei, nur ich weiß es nicht. Ich habe schon das Gefühl, dass es ganz anders nochmal gelagert ist davon, was es für eine Reflexionsfähigkeit darüber gibt, was es überhaupt bedeuten könnte, eine Partei zu sein, die den Sozialismus anstrebt, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich auch auf viele treffe, die wahrscheinlich so wie ich damals sich jetzt Rot-Rot-Grün wünschen würden oder nicht wünschen, weil sie zu wenig Prozente haben, nicht nur nicht wünschen, weil sie glauben, es wäre keine gute Idee, in der Regierung zu sein, weil man da eigentlich gar nicht so viel zu gewinnen hat in der jetzigen Gesamtsituation. Und das finde ich schon schlecht, aber das wollen wir dann halt auch mit denen austauschen und ihnen auch sagen, hey, das verstehen wir nicht, warum ihr diese Standpunkte einnimmt. Gleichzeitig sehen wir uns halt auch nicht in der Lage zu sagen, wir haben Recht, die haben Recht, also die haben Unrecht, weil wir jetzt an einem Standpunkt sind und Menschen ja auch wahrscheinlich, also wir wollen vor allem besser nachvollziehen, woher das kommt, dass selbst in linken Parteien, die sich schon zum Ziel erklären, zum Sozialismus zu kommen, warum sie eigentlich ähnliche Verhaltensmuster aufweisen, ab einem bestimmten Punkt, wie wir bei den Grünen erlebt haben. Und darauf haben wir noch gar keine genauen Antworten. Ich wollte fragen, es vielleicht ein bisschen in der Chronologie, oder? Also wenn ich so die, mich an die jungen Grünen in Österreich oder auch in die Gruppe in Deutschland erinnert, war es so ein Ansatz, dass man quasi die klassischen Streitereien auf der Linken so ein bisschen auf die Seite schiebt, weil man sie einfach mal hier macht oder die gemacht auch ganz viele Leute organisiert. So, und dann werden die irgendwie von den österreichischen Grünen auch rausgeschmissen und hocken irgendwie bei der KPÖ an. Und auf einmal bricht sogar Ukraine-Krieg aus, Camilla Schäfer steht im Deutschen Bundestag und sagt, ja, der Antifaschist heißt Slavo Ukraine und die junge Linke macht eine Kampagne über Ukraine-Krieg gemeinsam mit der Kommunistischen. Das heißt, irgendwie wirkt es so, als ob einfach dieselben Leute mit derselben politischen Bildung, so, wenn es dann irgendwie so ans Eingemachte geht und die, ja, alle rundherum schreien danach, dass man sich positioniert, sich auch vollkommen im Gegensatz zu Polen wiederfinden und mich würde interessieren, wie diskutiert sie das auch miteinander? So, und was macht sie irgendwie daraus? Oder wie habt ihr diesen Moment auch irgendwie wahrgenommen? Ja, das ist ja ein sehr intensiver Moment gewesen, dem, glaube ich, ganz viel quasi auseinander und dann neu zusammenging, weil es ja für uns quasi die Situation war, dass wir uns versucht haben, also Jugend gegen Aufrüstungsbündnisse zu verteidigen, die Krieg-Frieden-Frage bei uns ausgelassen war, quasi darin, dass wir irgendwie einfach auch alle nicht wussten. Also in der Grünen Jugend war das halt diese Frage von Krieg und Frieden. Es war so eine Zeit, in der ist man eigentlich Stück für Stück in der Grünen Jugend durch die Bereiche gegangen und hat alte Verständnisse davon, was es eigentlich bedeutet, Feminist zu sein, was eigentlich bedeutet, gegen Rassismus zu sein, so Stück für Stück reformiert hat quasi. Aber Internationales und die Auseinandersetzung zwischen Staaten hat gar keine Rolle gespielt in der Theoriebildung der Grünen Jugend bis zu diesem Zeitpunkt und stand immer mal wieder auf der Tagesordnung. Und das heißt, die Leute, die damals ins Parlament gegangen sind, es war jetzt gar nicht so, dass die da irgendwie einen Standpunkt aus der Grünen Jugend zu mitbekommen hatten, den sie dann nur andersrum ausgesetzt haben, sondern wir hatten einfach keinen. dazu. Und das hatte, glaube ich, bei den Jungen Linken war es dann schon auch deswegen ein bisschen anders. Einmal, weil die Situation in Österreich, glaube ich, es ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, Friedensweg zu sein in Österreich und dazu so eine Prägung mitzukriegen, weil das sein Umfeld ist. Aber sie hat natürlich auch schon das Umfeld der KPÖ zu dem Zeitpunkt, wenn auch nur entfernter, und haben deswegen natürlich auch viel von denen lernen können und waren auch viel freier im Nachdenken darüber. Und die Grünen und ich würde auch sagen, auch die grüne Jugend zu dem Zeitpunkt, also nicht mehr die grüne Jugend zu dem Zeitpunkt, aber das, was ich ja vorhin beschrieben habe, mit wir machen es einfach nur besser als die anderen, hatten deswegen, wenn man das auf internationale Staatenebene überträgt, ja ein Gefühl von, wir sind jetzt die Regierung, das heißt, wir entscheiden wirklich, was der deutsche Staat will, und wenn wir jetzt unsere moralischen Interessen besser durchsetzen, dann gibt es wirklich mehr Frieden. Also wenn Leute sagen, die Grünen wurden von der Rüstungsindustrie gekauft, nein, die glauben wirklich alle, also viele glauben wirklich, dass das dafür sorgt, dass die Welt friedlicher wird, dass man die bösen Jungs jetzt bekämpft. Und weil das liegt halt an einem Verständnis, in dem das total auch so ein, also dass so Interessen total ausblenden und Moral total hochhebt. Und ich glaube, das gab es halt noch mehr in der grünen Jugend damals, als es zu dem Zeitpunkt schon in der grünen Jugend dort gab. Die jungen Linken wollten nichts mehr mit uns zu tun haben zu dem Zeitpunkt. Manche haben uns offen gesagt, manche versteckt. Und es war aber so, dass wir sie noch versucht haben, zu Klausuren einzuladen, zu denen sie manchmal offen, manchmal versteckt Nein oder Ja gesagt haben. Aber das, was uns Jakob dann erzählt hat, ist, dass ihm irgendwann aufgefallen ist, dass wir so Protestaktionen gegen das Sondervermögen organisiert hatten, während er gerade diese Situation mit den jungen Abgeordneten mitgebracht haben. Und dass sie dann so waren, also irgendwie hat die grüne Jugend ein Problem mit den Grünen anscheinend, aber nicht unbedingt ein Problem damit, dass sie selber diese Position trägt. Und darüber haben wir uns dann eigentlich wieder angenähert gehabt, weil die jungen Linken gemerkt haben, wir wollten damit eigentlich gar nichts am Hut haben, und sie dann so waren, naja, schon unangenehm, aber okay. Ich habe auch so spitze Kommentare von Menschen, mit denen wir früher ganz eng zusammengearbeitet haben, in meiner Zeit als Bundessprecherin auf Instagram immer bekommen, die mich dann so halb beleidigt haben. Und jetzt haben wir uns auf dem Junge Linke Kongress gesehen und waren einfach froh, dass der Spuk vorbei ist. Das heißt, wir konnten schon miteinander reflektieren, dass wir dazu andere Positionen haben und woher die herkommen. Und ich glaube, bei ihnen war auch eine große Enttäuschung tatsächlich da, weil sie sich auch mehr erhofft hätten davon. Auch sie hätten sich gerne mehr erhofft. Also sie haben sich mehr erhofft von den jungen Abgeordneten, als es waren, weil es waren ja auch deren Freunde. Es waren ja nicht nur unsere Freunde, die dort waren. Und genau, so haben wir die Zeit gemeinsam wahrgenommen und sind dann am Ende wieder zusammengekommen und sind ja jetzt eine Partnerorganisation. Super, haben wir direkt eine und freuen uns im nächsten Jahr auch zusammenzuarbeiten. Ich glaube, dass darin immer eine Gefahr liegt. Gleichzeitig ist es für uns ja aber auch so, dass wir jetzt sehr viel bei uns auf Null gesetzt haben, sehr bewusst als Organisation gesagt haben, ja, also außer die Tatsache, dass wir den Marxismus nicht loslassen wollen eigentlich und glauben, dass wir eigentlich schon gerne im Sozialismus ankommen wollen, setzen wir jetzt hier gar nicht so viel voraus in der Organisation. Und es gibt ja auch, und wenn wir jetzt einfach nur sagen würden, es ginge uns platt darum, um den Klassenstandpunkt, was du da als Trend bezeichnest, das spiegelt sich ja auch nicht unbedingt wieder in den ersten Entscheidungen, die wir gerade miteinander treffen. Spiegelt sich auch nicht wieder in der Entscheidung, sich nicht der Linkspartei anzuschließen, die auch auf den Klassenstandpunkt setzt, weil wir sagen, das ist es noch nicht. Also, und das ist es nicht erschöpfend. Ich glaube, wir bewegen uns wahrscheinlich eher in einer Trendwelle derjenigen, und das kann es dann auch zu denken geben, die sagen, dass das gerade, ich glaube, Lukas gerade ganz am Anfang angesprochen hat, die sagen, wir müssen Machtaufbau von unten betreiben und es braucht irgendwie eine Art von Selbsttätigkeit und es braucht eine breite Verankerung. Nicht unbedingt, man muss den Klassenstand nur in politischen Fragen einigen, sondern in dieser Frage von, wie kann sich eine Praxis eigentlich erneuern? Ich weiß, diese Fragen stellen sich viele, diese Frage stellst du dir auch. Vielleicht ist das ein Trend, vielleicht ist das etwas, wo wir dann am Ende sagen werden, ja, da waren wir irgendwie alle nur auf einer Wave und haben das andere Argument nicht gesehen und ich hoffe, wir finden Wege, das andere Argument dann zu sehen und zu diskutieren. Genau, und zum Thema Trend ist mir nur eine Sache gerade noch eingefallen, die ich gar nicht erwähnt habe, ich glaube, aber was für historisches Bewusstsein sehr interessant ist, Bernie Sanders hat eine Riesenrolle für mich gespielt und für die grüne Jugend. Für mich persönlich, weil ich im 2016 Wahlkampf mich extrem, der hat mich damals auf die Trendwave nämlich gebracht, auf die klassische Trendwave gebracht. Es gibt so, wie gesagt, viele schlimme Tweets von mir im Internet, aber auch einen guten. Ich habe so geschrieben, Hillary, more like Hillary, also more like Hillügnerin, weil ich sie so gehasst habe, weil ich das so schlimm fand, dass die Demokraten abgesetzt haben. Und wir machen da so modern Klassenpolitik, das hat halt in dieser Festlegung der grünen Jugend auf die soziale Frage, da hat es total die Riesenrolle gespielt, weil wir das Gefühl hatten, das macht jetzt irgendwie Klasse und Marxismus wieder cool. Deswegen nenne ich mich auch immer noch Jacobin Linke, manchmal aus Spaß, manchmal aus Ernst, weil das hat alles voll die Rolle gespielt in der Gestaltung, vor allem aber wie die grüne Jugend war. Nicht unbedingt in der Gestaltung, wie Zeit für was Neues jetzt ist. Hi, du warst ja in Berlin auf dem Demokratiefolium und dort mit einer sehr harschen Art von Demokratiekritik konfrontiert, der überraschenderweise überhaupt nicht widersprochen hat und sogar teilweise zugestimmt hat. Denkst du, dass du oder auch ein Teil der politischen Bewegung durch das, also hat das Sinn gemacht, argumentativ? Und wenn ja, hat sich solche Standpunkte zu eigen gemacht? Oder würdest du da zurückrudern und sagen, ja, ist ganz nett, so eine Planetarismuskritik, so die Kritik am bürgerlichen Staat, aber ist irgendwie doch nicht tauglich? Ich würde sagen, ist mega tauglich. Ich fand es auch auf der Veranstaltung, wenn auch ein bisschen. Ich weiß nicht, die freundlichste Stimmung vielleicht, aber ich fand auf jeden Fall, also viele Punkte ja richtig und ich glaube, Rick Hüsten hat es ja so aufgeregt, dass ich das gesagt habe, dass ich es richtig finde, weil er gesagt hat, was machst du bei den Grünen? Und er hat ja auch recht, also was soll ich sagen? Zu dem Zeitpunkt stimmte das ja auch total und uns beschäftigt das ja jetzt in der Frage davon, wie wir eigentlich verstehen, wie gesellschaftliche Veränderung funktioniert und dass wir da zum Beispiel eine sehr, sehr starke Kritik ja an, nicht nur am also Parlamentarismus, am Regieren, an der Vorstellung, wie so eine bürgerliche Demokratie funktioniert, haben, zeigt sich ja auch in unserer Zurückhaltung diesbezüglich. Und deswegen ja voll. Und ich glaube, wir sagen, dass das, was wir jetzt machen, dass wir uns gerade eigentlich auf dem, also in so einer Suchbewegung befinden. Und da würde ich sagen, man muss jetzt nicht so argumentsidealistisch werden, aber in Bezug darauf, im Sozialismus anzukommen, möge das beste Argument gewinnen oder der plausibelste Weg gegangen werden. Und deswegen finde ich es total hilfreich, wenn Leute so hart und so deutlich sind. Und es gab so lustige Tweets über diese Veranstaltung, als wir ausgetreten sind, hat jemand gesagt, meint ihr, Rick Hüsten ist schuld daran? Das würde ich sagen, nein, das war es wirklich nicht. Das würde ich uns selber zu eigen machen, dass wir gegangen sind, aber wir freuen uns über Argumentationspartner, die so hart in der Sache sind und die einem nicht mit einem Argument, das nicht stimmt, davonlaufen lassen. Deswegen fand ich es eigentlich cool. Hallo, du hast gesagt, dass für dich klar ist, dass Kapitalismus überwunden werden muss und dass Sozialismus realisiert werden soll. Da würde mich zum einen interessieren, was würdest du sagen, ist wesentlich am Kapitalismus, also wie würdest du das so schaffen, und was würde Sozialismus heißen, und inwiefern gibt es die psychische Fragen im Konsens innerhalb von Zeit für was Neues? Und außerdem würde mich nochmal interessieren, vielleicht könntest du mal spezifisch darauf eingehen, inwiefern Zeit für was Neues nicht nur resultiert eben aus der Erkenntnis, dass die bereits begangenen Wege ja in der Sackgasse gegründet sind. Inwiefern ist denn jetzt wirklich tatsächlich Zeit für was Neues? Inwiefern, also wo sind die Potenziale, wo siehst du die Ansätze, die man vielleicht weiterentwickeln könnte? der ersten Frage. Ich glaube, ich begreife die jetzige gesellschaftliche Konstellation, in der wir sind, als eine, in der wir halt nicht gemeinsam miteinander darüber entscheiden können, wie die Gesellschaft ist und sein wird, weil sie verändert sich viel und es hat nichts damit zu tun, was wir jetzt im Einzelnen, ich würde auch sagen, nicht mal auch, was wir im Kollektiven da jetzt wollen. Oder dass es da keinen richtigen Eingriff drin gibt. Und darin, also, und ich glaube, das liegt auch daran, dass es eine Gesellschaft ist, die sich halt darauf ausrichtet, immer neue Profite zu generieren und nicht, in der es nicht eine gemeinsame Bedürfnis, also eine kollektive Bedürfnisbefriedigung gibt. So sehe ich die jetzige Gesellschaftssituation, in der wir sind, flach. Ich möchte viel mehr darüber nachdenken, wissen, lernen und diskutieren und daraus ableiten, was denke ich, wenn ich sage, ich möchte Sozialismus oder ich möchte Kommunismus, dann denke ich im ersten Schritt, glaube ich, an eine Gesellschaft, in der wir gemeinsam über genau diese und unsere Bedürfnisse beraten, eine menschliche Gesellschaft, in der Menschen auch wirklich im Mittelpunkt stehen und in der es nicht eine Bedürfnisbefriedigung ein Nebenprodukt dessen ist, das eigentlich aber notwendig ist, Profite zu generieren. Und ob es da einen Konsens drüber gibt, ich glaube, dass was wir gesagt haben mit der Gründung der Organisation, jetzt mit dem Start der Organisation, dass das eine Organisation ist, die sich zum Ziel macht, in einer menschlichen Gesellschaft anzukommen, in der die Bedürfnisbefriedigung und der unser Glück und unsere Freiheit im Mittelpunkt der ganzen Sache steht. Das ist das, was diese Organisation möchte. Sie möchte fragen, welche Schritte können dahin unternommen werden, wie sowohl die Gesellschaft, in die wir hinwollen, dann genau aussieht oder was da für Fragen noch dran sind oder für wichtige, weil genau aussieht, dass, na, wir wissen alle, es geht nicht am Reißbrett, aber welche wichtigen Attribute gerade fehlen in der Beschreibung, die ich habe dafür oder welche wichtigen Attribute darin stehen, in welcher Gesellschaft wir sind. Darin haben wir keinen Konsens, aber brauchen ihn auch nicht, sondern wollen da einfach mehr lernen und mehr erfahren. Und genau, das ist vielleicht so der eine Frage. Und die andere Frage war ja, wo gibt es vielleicht Potenziale? Ich glaube, wir haben halt ein Potenzial darin erkannt, zu sehen, dass da Grenzen aufgetreten sind auf der einen Seite bei den Grünen und aber auf der anderen Seite diese Grenzerfahrung mit den Grünen ja damit verbunden war, dass wir das Gefühl hatten, da gab es eigentlich ein Potenzial, mit vielen jungen Menschen gemeinsam aktiv zu werden. Und die Grenze ist die Organisation, aber nicht der Wille von jungen Menschen. Und dass wir eine hohe Frustration unter jungen Menschen wahrnehmen, die sich total fremdbestimmt fühlen gerade, die mega Angst vor der Zukunft haben und maßlos enttäuscht sind vom politischen System, in dem wir leben, das sehen wir, glaube ich, als eine Chance. Oder da haben wir das Interesse daran zu fragen, kann man damit was machen? Können diese jungen Menschen aktiv werden? Damals, jetzt ist Rechtsruck. Und 2017 war Rechtsruck und da sind alle zur Grünen Jugend gekommen. Und ich erinnere mich noch daran, wie wir vor einem Jahr noch bei der Grünen Jugend saßen, waren so, damals war Rechtsruck, alle kommen zu uns, dieses Mal ist Rechtsruck, wir können den Leuten gar kein Angebot machen, also mitverantwortlich für den Rechtsruck oder für diese politische Situation ist der Laden, dessen Jugendorganisation wir sind. Und wir fragen uns halt, kann man mit diesem Bedürfnis junger Menschen, dass nicht alles immer schlimmer werden darf und dass sie noch eine Zukunft haben wollen, kann man damit eigentlich was machen gerade? Wir glauben, das gilt natürlich nicht nur für junge Leute, wir gründen nicht eine Jugendorganisation, weil wir glauben, die Jugend ist das revolutionäre Subjekt, sondern weil wir jung sind und wahrscheinlich am besten mit jungen Leuten zusammenarbeiten können. Es gibt sicherlich auch Menschen aus den verschiedensten Altersschichten so, aber ich glaube, darin sehen wir halt ein Potenzial, dann aber auch wirklich anders Politik zu machen, weil wir finden, viele Leute merken, dass sie an ihre Grenzen kommen, aber das, was wir oft erlebt haben und was so auch in anderen Jugendorganisationen oder in anderen Bewegungen, die immer wieder dasselbe machen, ist halt dieses, ja, aber was soll man denn sonst machen? Ja, besser, wir machen hier ein bisschen als sonst nichts. Und unsere Erfahrung war halt, es ist auch besser, erstens ist es besser, nichts zu machen dann und zweitens, dann lass es uns doch wie anders, dann lass uns doch was anderes probieren. Genau. Okay, und ich glaube, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ja gerade die ganze haben, mit, dass sie da schon eine Hoffnung sehen haben. Also dass eigentlich diese Ampel, auch wenn es vielleicht jetzt so heute ein bisschen heiß ist, etwas dazwischen geben, dass das für Leute irgendwie schon eine Hoffnung war. Zumindest erinnere ich mich daran, dass ich kurz gesehen habe, wie dann erklärt wurde, dass jetzt frischer Wind irgendwie in den Bundestag kommt und dass auch viele neue Politikerinnen, zum Beispiel, dass die ja irgendwie etwas reißen können. Und jetzt heute wissen wir, in wenigen Tagen haben wir Neuwahlen. Die Leute sind, glaube ich, auch ein bisschen ängstlich, was das bedeutet, dass jetzt viele junge Linke sind, gerade in China und das ist den AfD-Teil. Und ihr macht jetzt ja trotzdem in diesem Moment falsch was Neues. Also ihr sagt, es braucht trotzdem ja in irgendeiner Form einen frischen Wind, nicht in den Parlament. Ihr sagt ja auch gerade bewusst, wir gehen ja jetzt erstmal raus. Aber du hast gerade auch davon gesprochen, dass ihr gerne irgendwie was auf Null setzen wollt. Und ich frage mich halt, wofür sie im Hintergrund auf der letzten 20 Jahre. Geht das überhaupt? Kann man das gerade so machen? Macht ihr nicht trotzdem gerade auf jungen Linken ein Angebot, ein politisches? Und macht das die Linke wahrscheinlich gerade auch, die jetzt auch sagt, das ist was Neues? Und genau, also so ein bisschen meine Frage, müsste zu sagen, man kann gerade überhaupt wirklich was auf Null setzen? Und auch die, das kam schon auf, aber ich frage mich halt trotzdem, wenn jetzt die nächsten 15 Jahre vielleicht auch wieder CDU wären. Vielleicht nochmal so zum Spezifizieren. Ich glaube, mit auf Null meinte ich, dass wir halt gesagt haben, dass wir aus dieser Organisationserfahrung von Jugend gekommen und gesagt haben, wir wissen, dass das für uns keinen Sinn gemacht hat und darüber hinaus wissen wir eigentlich auch nichts. Und aber auch Annahmen, die wir in der Grünen Jugend darüber hatten, wie es stattdessen auf jeden Fall funktionieren könnte, sind. Also vielleicht waren die Annahmen nur da, weil wir weil wir halt eine Grenze hatten darüber, wie wir nachdenken konnten. Und deswegen übernehmen wir nicht einfach Annahmen, die wir von da hatten, ohne sie zumindest nochmal zu prüfen. Und das meinen wir, glaube ich, mit Bruch, mit auf Null setzen und damit zu sagen, also wir können jetzt eigentlich nicht sagen, oh, wir wissen jetzt eigentlich, wie es weitergeht, weil wir das nicht tun. Und genau, deswegen glaube ich nicht auf Null setzen, alles ist egal, nichts ist passiert, sondern wir wollen jetzt halt eine Organisation starten, die nicht von Anfang an sagt, ah ja, wir sind mit dem Ziel gegründet, diesen einen spezifischen Weg, von dem wir vorher schon dachten, der wäre es, jetzt auszuprobieren und wenn der Weg nicht klappt, dann ist die Organisation vorbei wieder. Und dann machen wir wieder eine neue, sondern wir sind jetzt gerade ehrlich gesagt noch am Gucken, was die ersten Wege sind, die wir überhaupt bestreiten wollen. Und da, in diesem Rahmen wollen wir natürlich jungen Menschen dann ein Angebot machen, das gemeinsam mit uns rauszufinden, jetzt auch in der nächsten Zeit. Und wir fanden es wichtig, das jetzt zu machen und auch egal, ob Wahlkampf ist oder nicht und egal, ob welche Regierung kommt oder nicht, weil wir das Gefühl haben, dass man ständig sagt, oh, hätte man mal vor 5 Jahren sich ordentlich mal hingesetzt, hätte man mal vor 5 Jahren ordentlich mal angefangen, was aufzubauen, aber leider war man beschäftigt damit, 10 Akutkampagnen zu machen gegen etwas, gegen das man nichts tun kann. Und wir haben das Gefühl, es ist total valide und fair, sich jetzt zum Beispiel noch mit in die Wahlkämpfe reinzuwerfen, aber es ist auch notwendig, dass man nicht ständig sein Anliegen, eine langfristige Organisierung zu haben, aufschiebt dafür. Und deswegen glaube ich, ja, natürlich wird es auch fruchtbar sein in den Märzjahren. Und ich glaube, in den Märzjahren, ich habe eher das Gefühl, dass gerade wenn ich mit Linken rede, dass jetzt schon wieder angefangen wird, darüber zu reden, wie sieht denn jetzt das Neue unteilbar aus und was müssen jetzt hier alles die neuen großen Großbündnisse sein und wie reagiert man jetzt auf Friedrich Merz und dann, ich glaube, es ist dann Tape von euch, ich habe irgendeine Folge von Chris Cotrone gesehen und der dann so gesagt hat, ja, wie reagiert man, was setzt man denen entgegen? Nichts, was haben wir denn dem entgegenzusetzen? Was heißt denn reagieren überhaupt? Das passiert und das, was wir uns halt fragen, ist, wie können wir was anders machen, wie können wir jungen Menschen Angebote schaffen, gemeinsam politisch aktiv zu werden und wir wissen, dass wir damit keinen Einfluss haben werden auf die nächste Bundesregierung. Wahrscheinlich auf die übernächste auch nicht und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich, vielleicht wollen wir nie, glauben wir nie, dass das Verhältnis von uns ist, dass wir einen Einfluss auf die kommende Regierung gerade irgendwie einfach haben mussten. Aber wir glauben, wir sind machtlos und schwach und wir wollen herausfinden, wie man überhaupt wieder zur Stärke finden kann erstmal. Und ich glaube, dafür werden sich Zeiten, in denen junge Menschen Wut und Frust zu verspüren, natürlich auch auf die Art nutzen lassen. Aber nicht dahingehend, dass wir halt sagen können, jetzt lösen wir diese Regierung wieder ab. mit einer anderen und die wird es ersetzen. Und da wollen wir, glaube ich, auch eher vorwarnen, gerade innerhalb einer Linken, dass man sich einfach nur erhofft, das in 4 Jahren durch Rot-Rot-Grün ersetzen zu können und dass man sich das anfängt so einzureden, sobald SPD und Grüne nicht mehr in der Bundesregierung sind, dass man vergisst, was es für Parteien sind, mit denen man da eigentlich zu tun hat und dass man wieder anfängt, sich das schön zu reden, weil ich glaube, genau dann hat man diesen Kreislauf, in den wir reingeraten könnten. Ja, vielen Dank für das Interview. Sehr spannend. Ich bin auch Mitglied der KfW und im Westbus und du hast ja gerade über die Bundesregierung gesprochen. Jetzt stehen Bundestagswahlen vor der Tür und ich habe so ein bisschen gehört, dass ihr so eine kleine Liaison mit der Linkspartei habt. Vielleicht kannst du sagen, wie euer Verhältnis zur Linkspartei ist, wie ihr die Partei einschätzt, insbesondere Ines Schwerter. Also, denkst du, dass es eine positive Entwicklung ist, dass Ines Schwerter als Co-Vorsitzende dieser Partei ist? Denkst du, dass das Label sozialistisch auf jeden Fall zutrifft? Ist das eine sozialistische Partei, ist eine Partei, die einen Klassenstandpunkt vertritt, die irgendwie Klassenkonflikt betreibt? Vielleicht auch noch darüber hinaus, was verfällt davon, dass jetzt auch in der Linkspartei diese ganze Idee von zivilgesellschaftlichem Organizing zirkuliert wird, sinnvoll? Geht es in eine Richtung, die ihr auch anpeilt? Oder ist es vielleicht eher was, was da ist, eine neue elektorale Base zu finden und nicht wirklich direkt zur Selbstständigkeit zu machen? Genau, das ist ein ganz Aspekt. Achso, und vielleicht noch ganz wichtig. Denkst du, dass ihr oder ich sag mal, Leute, die am Aufbau einer sozialistischen Partei interessiert sind, weiß ich nicht, ob hier Leute interessiert in Richtung Arbeit, das ist okay. Glaubst du, dass, sag ich mal, wir, glaubst du, dass wir besser dran sind, wenn die Linkspartei im nächsten Bundestag vertreten ist, oder ist die Linkspartei ein Hindernis zum Aufbau einer vielleicht genuinen sozialistischen Partei? Einiges. Ich freue mich auch den ganzen Tag noch mit euch zu diskutieren zu den Sachen. Wer will, wer mag. Weil wir haben dazu, glaube ich, auch sehr viele Fragen und sehr wenig Antworten. Aber ich glaube, was mir jetzt gerade noch mal auffällt, was vielleicht hilfreich ist, was für uns überhaupt der Parteibegriff bedeutet, weil wir ihn auch verwenden für uns als Organisation. Und ich glaube, erst davon abgeleitet kann man vielleicht verstehen, was wir über die Linkspartei denken können oder was wir über Versuche, eine sozialistische Partei aufzubauen, an Gedanken entwickeln können in der nächsten Zeit. Wir glauben schon, dass es eine linke Partei braucht und wir wollen mit uns, also wir haben, ich würde sagen, wir haben gesagt, es braucht eine Neukonstituierung der Linken eigentlich und die sollte eigentlich darin münden, dass es dann eine zu formende Linkspartei geben kann. Und was heißt aber in dem Rahmen Partei? Partei heißt in dem Rahmen für uns, dass es eine politische Organisation gibt. Also eine Organisation, ein politischer Zusammenschluss von Menschen, die ein gemeinsames Ziel miteinander teilen, was unserer Meinung nach dann bestenfalls halt Sozialismus wäre oder Kommunismus wäre. Nehmt den Begriff, den ihr da wollt. Ihr wisst, was ich meine. Und das ist für uns, hat das natürlich für uns jetzt, wenn wir wollen, dass es diese Organisation gibt und gäbe es diese Organisation nur, würden wir direkt, dann wäre das Ziel erledigt und dann würden wir quasi uns fragen müssen, was nimmt sich denn diese Organisation, die es gibt, jetzt für ein Ziel in den Auseinandersetzungen, um irgendwas an dieser Gesellschaft zu ändern, weil wir glauben, es gibt gerade gar nicht diese linke politische Organisation, die etwas an Gesellschaft ändern kann und wir wollen, dass es sie gibt. Und da, ob diese Organisation dann zu Wahlen antreten sollte, welche Ähnlichkeiten sie dann damit hat, mit dem, was man in Deutschland unter Parteien versteht, wie man das im Schulunterricht lehnt und wo sie ganz anders aussieht. Das wissen wir nicht, aber das ist für uns in der Definition davon, was eine Partei ist, nicht gegeben. Und deswegen sagen wir auch, dass die Linkspartei sagt, sie ist eine linke Partei, heißt noch nicht für uns, dass sie eine Partei ist im Sinne von einer politischen Organisation, die versucht, aus dem Kapitalismus rauszukommen und in eine menschlichere Gesellschaft zu übergehen. Und das ist die Frage, aber das ist für uns halt keine Organisation. Und das ist, glaube ich, die Frage, die wir an die Linkspartei ist für uns dahingehend interessant, dass es Teile der Linkspartei gibt, die sagen, wir wollen es aber sein. Dann sagen wir so, aha, okay, interessant. Also warum denkt ihr denn, ihr wollt es sein? Warum denkt ihr denn, ihr könnt es überhaupt sein? Was ist denn, also Wie versteht ihr euch? Wie wollt ihr euch verstehen? Welche Tätigkeiten verfolgt ihr denn, um diese Organisation zu sein? Dann würde ich erstmal sagen, ich bin mir sicher, ein großer Teil der Linkspartei will das gar nicht so. Ich weiß nicht, ob es die Mehrheit ist oder ob es immer die Minderheit bleibt, ob es immer die Mehrheit bleibt, das weiß ich nicht. Ich habe da nicht genug Einsicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass die Linkspartei mir nicht direkt gegenübersteht und ich mir denke, ach, das ist die Organisation, die das will, das zeigt sich darin, was sie tut, das zeigt sich in ihrem Verhältnis zum Staat, das zeigt sich darin, dass sie dann auch so eine Art Führungsanspruch überhaupt annehmen kann, den sie aber eigentlich irgendwie möchte. Und solche Fragen stellen wir aber auch an andere Organisationen. Und ich würde immer flach sagen, wenn das BSW den Namen behält, aber eine politische Organisation wird, die aus dem Kapitalismus rausführt und die Schritte unternimmt, um eine Strategie und eine Taktik zu haben, um das wirklich verfolgen zu können, ja, dann haben wir halt endlich eine Organisation. Toll. Also daran muss man das ja messen für uns. Und daran würden wir eine Linkspartei messen, daran würden wir andere Organisationen messen. Und wir glauben halt, es gibt es jetzt gerade nicht. Und wir wollen jetzt auch nicht sagen, andere Organisationen sind blöd, wenn sie das nicht sind, weil wir sind es ja auch nicht. Und fragen uns deswegen im nächsten Schritt, was können wir dazu beitragen und sind interessiert im Austausch auch mit anderen Organisationen, die sagen, entweder wir sind das oder wir wollen Dinge dazu beitragen, dass es das in Zukunft wieder geben kann, dass es in Zukunft wieder so eine starke politische Organisation geben kann. Und deswegen haben wir eigentlich eher eine besondere Liaison mit der Linkspartei, weil sie von sich sagt, es sein zu wollen. Aber wir haben keine besonderen, also wir stehen ja in keinem organisatorischen Verhältnis zu ihnen, so wie wir, also in einem besonderen organisatorischen Verhältnis und würden einfach sagen, wir sind Organisationen näher, mit denen wir das Gefühl haben, wir teilen mehr Einstellungen, wir teilen mehr Ziele oder wir teilen auch gemeinsame Strategien, um dahin zu kommen und mehr Sichten auf die Welt. Und wenn unsere Sichten sich dahingehend entwickeln, dass sie näher an der Linkspartei sind oder die Linkspartei sich näher an uns entwickelt, dann sind uns immer näher, aber wenn unsere Sichten sich näher an die entwickeln, die Kampagne Sozialistische Partei vertritt oder die Sichten der Kampagne Sozialistische Partei sich die näher an unseren entwickeln, dann sind wir uns ja auch näher. Also so würden wir das einfach beschreiben. Wir sind schon sehr bewusst, wir wollen nicht die Jugendorganisation der Linkspartei sein. Ich würde nicht sagen, dass es nie Sinn machen würde, die Jugendorganisation der Linkspartei zu sein. Aber das würde man halt daran messen, ob man gemeinsame Ziele und Strategien verfolgt. Aber das könnte ich auch sagen, weiß ich auch nicht, ob es nicht sinnvoll wäre, die Jugendorganisation der Kampagne Sozialistische Partei zu sein. Würde sich daran ergeben, ob man gemeinsame Ziele und Strategien verfolgt. Und deswegen ist unser Verhältnis nicht besonders. Aber ich würde der Linkspartei halt sagen, wenn sie diese Partei sein will oder wenn sie sagt, wir wollen eine besondere Rolle darin einnehmen, dass sowas wieder möglich wird, dann würde ich Ihnen empfehlen, uns wohlgesonnen zu sein, weil wir uns ja auch nur auf den Weg machen. Und das, was wir halt wollen, ist mit denjenigen, die sagen, wir wollen alle in diese Richtung arbeiten, halt viel Austausch zu haben. Weil wir können gar nicht sagen, dass das den Weg, den wir einschlagen werden, richtig ist oder nur, dass es ein Weg ist. Und deswegen will ich auch nicht über die Linkspartei sagen, dass der Weg, den sie einschlägt, ein falscher oder ein richtiger ist, weil du mich gerade nach Bewertungen fragst, sondern für uns ist es erstmal ein Weg. Ich glaube, Leute rund um Ines, mit der ich ja auch persönlich ein gutes Verhältnis habe, suchen gerade einen bestimmten Weg. Finde ich interessant. Habe ich meine Kritik dran? Habe ich mein Interesse dran? Es gibt andere Leute in der Linkspartei, die suchen ihren Weg. Habe ich meine Kritik dran? Habe ich Interesse dran? Und genau, so blicke ich da drauf. Aber deswegen machen wir auch als Organisation keinen Wahlkampf oder so. Also Menschen, die bei uns aktiv sind, können natürlich als die politische Person, die sie sind, einer Partei gewogen sein und sich dafür einsetzen, dass die gewählt wird. Aber unser Organisationsziel hat nichts damit zu tun. Und deswegen haben wir gesagt, machen wir auch keinen Wahlkampf. Also ich finde jetzt gerade schon, weil ich auch interessant finde, für das politisch persönlich würde ich die Linkspartei wählen in dieser Wahl. Sie gefällt mir am besten und für das politische Ziel, das wir auch als Organisation verfolgen, würde ich jetzt gerade sagen, ich finde es gut, wenn die Linkspartei wieder im Bundestag ist, weil ich interessant finde, welche Entwicklung es dort gibt und weil ich mich nicht in der Lage fühle, ein Urteil darüber zu treffen, dass es schlecht ist, was sich dort drin entwickelt und dass es ein Hindernis ist. Hätte ich die Einschätzung oder käme man gemeinsam zu der Einschätzung, dass es ein Hindernis ist, wäre das anders, aber die habe ich nicht und finde es interessant und möchte, dass die Menschen dort weiter daran arbeiten können und deswegen finde ich es auch aus der Perspektive gut. Wir würden noch jetzt bis 13.45 Uhr circa so machen, dann sind wir bei 1,5 Stunden. Das heißt, es sollten sich noch vielleicht 2-3 Fragen ausgehen. Okay, von mir vielen Dank für den Austausch. Ich habe nochmal eine kurze Frage. Regierung hatten. Also diese 20 Jahre von 1980 bis irgendwie die 90er, wo es ja sehr populär ist, auseinandersetzt innerhalb der Grünen, weil es war klar, was diese Partei entscheiden soll, welche Ziele sie haben will, welche Strategie und Taktik sie haben will. Ich denke da an Petra Kelly und die Partei als Bewegung, aber auch die Fundamentalposition im Bundestag. Ich denke an das so, naja, sozialistischen, ökologischen Flügel, so wie Trampas und Ebermann. Und so auch diese irgendwie noch kontroverse Auseinandersetzung zwischen Realos und Fundi. Ich frage mich, hast du dich damit auseinandergesetzt? Ihr euch in der Jugend damit auseinandergesetzt? Und wenn ja, gibt es daraus irgendwas zu lernen? Das ist, dazu möchte ich dann, ich wurde gesagt, darf ich Anekdoten teilen. Die Tage, bevor wir ausgetreten sind, es gibt ja dieses Statement, wie wir ausgetreten sind, online, und dann hat man das natürlich in so einem Dokument immer weiter bearbeitet, weil man wusste, in ein paar Tagen ist es soweit. Und in dieser Zeit, und ich weiß gar nicht mehr warum, hat eine Person aus unserer Gruppe das Austrittsstatement von Thomas Ebermann gefunden auf der Konkret-Website. Und dann ging es uns wirklich extrem schlecht einen ganzen Tag lang, denn sehr viele, also wirklich, ihr könnt es mal machen, es macht Spaß, bis auf die Formulierungen, also bis runter auf manchmal genaue Worte, sind sie gleich und sehr, sehr, sehr ähnlich. Nur, dass sie sich nicht entscheiden, eine neue Organisation einzugehen und sagen, wir sind so unterschiedlich, nee, hier ist Cut, wir sagen, das ist falsch, wir haben gar keine gemeinsame Vorstellung davon, was richtig ist. Aber da steht dieser Satz drin, dass wir eigentlich komplett, Leute sagen, das ist komplett willkürlich, dass wir jetzt austreten. Und das stimmt, wir hätten es an jedem Tag machen können. Und wir saßen vor diesem Dokument und waren so, naja. Und es war, ja, warum haben wir uns eigentlich nicht damit auseinandergesetzt? Ich weiß es immer noch nicht. Ich glaube aber zu wissen, dass die Gruppe vor uns sich schon damit auseinandergesetzt hat, weil irgendjemand von denen mir mal ein Thomas Ebermann Buch geschenkt hat, das ich nicht gelesen habe damals. Also, das steht bei mir im Regal. Oder ich habe es mir ausgeliehen von ihr, genau. Und was sie dann damit gemacht hat, weiß ich nicht. Aber für uns hat es irgendwie nicht so die Rolle gespielt. Und ich glaube, das lag schon auch daran, an diesem Gefühl von, das ist lange her, die Umstände sind komplett andere. Und irgendwie, das ist ja auch immer ein plausibles Argument, das Argument, das damals gleich nicht automatisch heute gelten will, mit diesem Zusatz von, es hängt so krass daran, an so Persönlichkeiten und an so Machtverhältnissen, die man so am Stimmengewicht in Parteien absehen kann. Das ist einfach nur dieses, wenn wir jetzt hier durchpowern, dann outsmarten wir die Realis und dann geht es schon. Aber ja, das war ein paar Tage, bevor wir ausgetreten sind. Und jetzt beschäftigt uns das natürlich mehr. Aber jetzt beschäftigt uns halt vor allem auch mehr die Geschichte von linken Parteien eigentlich. Und von linken Versuchen, so wie wir gerade gesagt haben, weil ich glaube, noch einmal das Gefühl haben, dass wir erst viel zu spät etwas gelesen haben, was eigentlich mega plausibel war, wollen wir nicht haben. Ich glaube auch, aber auch wenn wir das gelesen hätten, hätten wir gesagt, naja, es ist jetzt alles anders. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie den Prozess bei uns so stark beschleunigt hätte, weil wir ja eben dachten, die Umstände sind so anders, die Personen sind so anders, alles ist anders, yada yada. Ja, und trotzdem hat es uns auf jeden Fall erwischt. Ja, danke für das Interview. Ich muss den Chatbus. Du sagst ja auch, eine Organisation sieht die Notwendigkeit oder Möglichkeit, Sozialismus anzustreben. Inwiefern spielt die Idee der Kunstproletariat eine Rolle in der Diskussion? Spielt sie überhaupt eine Rolle? Und wenn ja, wie wird darüber gesprochen? Wie jetzt darüber gesprochen wird, ist natürlich immer so. Wir beschreiben gerade einen sehr kurzen Zeitraum, weil wir unsere Auftaktkonferenz im Dezember hatten und jetzt halt miteinander viel in Austausch gehen, sowohl darüber, was wir praktisch tun wollen, als auch darüber, welche Fragen wir eigentlich glauben, dass wir uns länger beschäftigen werden. Deswegen finde ich das so ein bisschen schwierig, auch so, wie viel und wie wird das besprochen. Ich glaube, das, was für uns halt eine große Rolle darin spielt, ist das Subjekt des Proletariats oder das Subjekt des Proletariats, also ob es halt die Möglichkeit gibt, dass es eine Formierung Lohnabhängiger gibt, die dann aber auch die tragende Rolle darin spielen, diese Gesellschaft zu verändern oder diese Formation, diese spezifische Gesellschaftsformation auch zu verlassen. Und ich glaube deswegen gerade akut, weil wir gerade, ich weiß nicht, ob man dazu sagen würde, dass es dann aber der Gedanke, der darin eine Rolle spielt, gerade beschäftigen wir uns halt viel mit der Frage von, wie selbsttätig müssen eigentlich Menschen sein, damit politische Veränderung möglich ist. Und ich glaube, darin spielt es schon irgendwie eine Rolle, wenn auch vielleicht ein bisschen unvermittelt. Oder vermittelt, andersrum, sehr vermittelt. Auch von mir, danke für das Interview nochmal. Ich würde auch noch auf die Frage von mir zurückkommen, in dem Sinne, dass wir viel über die aktuelle Politik gesprochen haben und im Mittelpunkt gab es immer das geflügelte Wort zum Marxismus. Und gerade hast du die Frage beantwortet, warum ihr euch nicht mit dem Gründungsmoment der Grünen auseinandergesetzt habt, was jetzt vielleicht eine der Situationen ist. Was ist der Bezug dazu, dass Marxismus scheinbar immer noch relevant ist? Und die andere Sache ist die, dass die Leute, die damals im Gründungsmoment der Grünen dabei waren, die sind immer noch da, mit denen kann man nicht unterhalten. Gibt es Bestrebungen von euch, das vielleicht auch zu tun? Aber wir würden uns sehr freuen, wenn das möglich ist. Wir hatten, als wir ausgetreten sind, ich glaube, der ist noch einseitig, aber Kontakt zu Thomas Ebermann aufgenommen, weil wir so Sorge hatten, dass er so belästigt wird, jetzt mit irgendwelchen Anfragen, weil wir ausgetreten sind und wir so sagen wollten, hey, sorry, wenn du da... Und wir würden uns natürlich super freuen, wenn sowas möglich werden würde. Und zu der anderen Frage, warum wir das jetzt noch glauben... Nein, also ich würde schon sagen, dass die Situation in der grünen Jugend auch immer wieder war, dass es halt so Erkenntnissprünge gab. Also die Vorstellung davon, dass Politik einfach nur von einzelnen Personen und deren besseren einzelnen Entscheidungen abhängt, die lag ja nicht an der historischen Situation, dass wir das dachten. Die war wirklich, also ich finde, die war bei mir persönlich total davon geprägt, wie ich gelernt habe, was Politik ist und wie das funktioniert. Quasi. Und die war einfach da schon. Die war da schon falsch und dann habe ich eine akkuratere Beschreibung davon, wie ich mir erklären kann, wie die Gesellschaft funktioniert, kennengelernt. Und ich würde sagen, deswegen ist Marxismus für uns nicht so verworfen, weil es uns gerade etwas gibt, weil wir das Gefühl haben, auf dieser Basis, in diesem Kontext verstehen wir Gesellschaft gerade am besten. Das ist für uns die akkurateste Erklärung und die akkuratesten Handwerkzeuge, die wir in dieser Kiste finden, um zu verstehen, warum Entscheidungen getroffen werden, wie sie entschieden werden auf der Welt, warum es kriegerische Auseinandersetzungen gibt in der Welt, was es für Machtblöcke gibt, warum das so ist. Also da und aber auch zu verstehen, warum Konkurrenzen so stark entstehen, warum es so schwierig ist, die loszuwerden. Da haben wir das Gefühl, wir finden Ansatzpunkte, die wir bis jetzt am plausibelsten finden und plausibler als andere, die uns angeboten werden. Und deswegen verwerfen wir ihn. Aber es wäre auch komisch, wenn wir das Gefühl hätten, das hat alles... Klar, manchmal hat es ja schon weniger damit zu tun, aber wenn wir das Gefühl hätten, das hilft uns gar nicht, um die Gesellschaft zu begreifen oder ähnliches, dann würde es wahrscheinlich uns auch nicht so eine Rolle spielen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde jetzt nochmal eine ganz kurze Abschlussfrage stellen und ich glaube, dann belassen wir es auch. Nämlich anknüpfend an die letzte Frage, weil der Gründungsmoment einerseits der Grünen Partei aufkam, aber eben auch die Krise der Grünen Partei, die erste, unter Anführungszeichen, große Krise, die auch quasi Thomas Ebermann verlässt die Partei-Situation zur Folge hatte. Die Frage war vorhin in Bezug auf den Gründungsmoment, da hat Marxismus eine Rolle gespielt, jetzt scheint das auch noch mit zu schwingen im Hintergrund. Du hast gemeint sozusagen wesentlich, um Gesellschaft oder die Probleme von Gesellschaft zu begreifen. Meine Frage wäre so ein bisschen, was ist anders? Sozusagen. Du hast vorher gemeint, ihr habt festgestellt, dass es ähnliche Formulierungen, ähnliche sozusagen, Umstände gibt wie zur damaligen Krise der Grünen Partei. Was ist neu jetzt gerade und was ist anders? Ich glaube, die Frage, also ich fühle mich gar nicht so richtig in der Lage, das zu beantworten, weil ich eigentlich viel mehr so Fragen gerne zurück an das, was wir gelesen haben, an die Personen, die es geschrieben haben, stellen würden, davon, warum sie der Überzeugung waren, es macht nicht Sinn, eine gemeinsame Organisierung miteinander anzustreben. Weil das ist ja die andere Entscheidung, die wir getroffen haben, aufgrund der Tatsache, dass wir das Gefühl hatten, wir haben nicht nur gemerkt, dass es mit den Grünen nicht passt, sondern gleichzeitig auch noch so eine ähnliche Vorstellung davon entwickelt, wo es hingehen könnte oder was wir gemeinsam versuchen wollen und haben gesagt, auf der Basis können wir uns ja auch wieder gemeinsam organisieren. Und ob das an Ihnen lag oder ob das an den Umständen lag, das kann ich nicht beantworten. Gut, danke Sarah-Lin, dass uns hier Rede und Antwort gesagt hat. Thank you. Wir schließen an die Frage an, was ist der Sinn des Begriffs Pflicht oder Impfung? Das ist ein Panel-Meeting, ich freue mich, wenn ihr mit dabei seid und die Impulse aus der Diskussion mitbringt. Vergesst nicht, euch das Panel-Review auf die Forschung zu nehmen, wenn auch das transformierte Panel das Fahrenbefühl für die Linke, dann hat auch der Impfung Thomas Ehrmann besprochen, unter anderem. Es ist ein sehr lebenswerter Artikel, das ist ja auch alles auf YouTube. Und auf unserer Homepage. Und für die, die nachher nicht dabei sind, eine kurze Info, falls ihr euch Köln veranstaltet, die ersten und dritten Donnerstag im Monat um 9 Uhr kann ich stillchen eine Fachzeit, wo wir uns mit einem Länderleben auseinandersetzen und dann seid ihr auch in den herzlichen Raum. Ja, heute Abend ist auch mal Abend nach dem Panel. Da kommt ihr auch mit. Danke. Danke euch. Sarah, gerne. Okay. Das war mir nicht so ganz wichtig.